Aus Anlass der Wassersportmonate Juli und August fand vom 19. bis 24. Juli im Freizeitzentrum Changwangwon in Pyongyang der Schwimmwettbewerb der Mitarbeiter der Komitees, Ministerien und zentralen Institutionen statt. Beim Wettbewerb wurden in vier Gruppen aufgeteilt die Mannschafts- und Einzelspiele ausgetragen. Den Einheiten und Sportlern, die ausgezeichnete Leistungen vollbrachten, wurden Auszeichnungsurkunden und Medaillen verliehen.